Kundgabe 5060. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.02.1951. Heilsplan, gegründet auf freien Willen. Mein Heilsplan ist festgelegt von Ewigkeit. Doch er gründet sich auf dem freien Willen des Menschen. Nicht aber, dass ich den menschlichen Willen bestimme, um ihn anzugleichen meinem Plan von Ewigkeit, sondern ich füge diesen in den freien Willen des Menschen ein. Er wickelt sich also ab, diesem Willen entsprechend. Denn ich weiß seit Ewigkeit um ihn, wie er beschaffen sein wird am Ende dieser Erlösungsperiode, trotz günstigstem Einfluss und allen Möglichkeiten für eine Willenswandlung. In keiner Weise wirke ich bestimmend ein. Vollkommen freiester Wille zieht jegliches Geschehen nach sich auf dieser Erde. Nicht willkürlich wickelt sich alles ab im gesamten Universum, sondern jedem Geschehen liegt meine Weisheit zugrunde, die alles lenkt, um das Wesenhafte zu einer möglichst hohen Entwicklung zu führen, um eine Willenswandlung zu erreichen, die Zweck und Ziel des Erdenlebens ist. Selbst das Wissen meinerseits um den Misserfolg des Erdenlebens für so unzählige Seelen hindert nicht den planmäßigen Ablauf der einzelnen Erlösungsperioden. Denn die Seelen müssen zu einer bestimmten Entscheidung kommen, wenngleich sie auch versagen und eine neue Möglichkeit erschöpfen müssen, um einmal zum Ziel zu gelangen. Der freie Wille bedingt solche Möglichkeiten, die ich sehr wohl erkannte, seit Ewigkeit. Und darum der Entwicklungsgang jeder einzelnen Seele bis ins Kleinste zweckentsprechend vorgesehen ist, ungeachtet des Erfolges. Denn den Erfolg kann ich nicht bestimmen, wenngleich ich um ihn weiß, wenn ich ihn wissen will. Doch für mich ist die Ewigkeit gleich einem Augenblick, und was in einer Entwicklungsperiode nicht erreicht wird, kann in immer sich wiederholenden Erlösungsphasen erreicht werden. Doch immer muss es planmäßig vor sich gehen, weil der freie Wille nicht auszuschalten ist, wie aber auch meine Liebe und Weisheit sich niemals zurückziehen oder verbergen kann und diese immer wieder die günstigsten Möglichkeiten schafft, den freien Willen in der rechten Weise zu entfalten. Der Heilsplan von Ewigkeit verfolgt nur die Erlösung der Seelen und ihre Rückkehr zu mir. Wann ich das Ziel erreiche, ist für mich ohne Bedeutung, doch für euch äußerst bedeutungsvoll, weil für euch Menschen, solange ihr noch unvollkommen seid, der Zeitbegriff mitspielt. Ihr also endlos lange Zeit euch in einem unseligen Zustand befinden könntet, und ihr also Leidenszeiten durchleben müsstet, die beendet sind mit dem Moment der Erlösung eurer Seele, der Heilung, der mein Plan von Ewigkeit gilt und die ich unausgesetzt fördern möchte, wenn euer Wille mir nicht widerstrebt. Der Heilungsprozess kann äußerst langwierig sein, er kann aber auch in kurzer Zeit stattfinden, was ihr jedoch selbst bestimmt. Und weiß ich auch um den Erfolg oder Misserfolg, so bestimmt dies doch nicht meinen Heilsplan von Ewigkeit. Denn ich bin ewig unveränderlich. Und was meine Weisheit einmal als Recht erkannte, das wird meine Liebekraft auch zur Ausführung bringen. Weil es unwiderruflich zum Ziel führt, wenn auch Ewigkeiten darüber vergehen. Einmal wird die Welt erlöst sein, und alles Wesenhafte wird mit mir vereint sein, weil meiner Liebe nichts auf ewig widerstehen kann. Amen.